Halleluja, Halleluja. Lasst uns wirklich im Geist höher gehen. Lasst uns wirklich uns verbinden mit diesen Räumen der Herrlichkeit. Im Herzen des Vaters, im Haus des Vaters. Oh, in seinem Haus sind viele Wohnungen. Sie noch unten halten möchte, alles, was sie noch fixiert halten möchte auf das Natürliche, lass es los und geh höher. Windhose sind im Geist, die uns höher wirbelt, die uns höher zieht. Halleluja! Oh, überlass dich dem Wind des Geistes! Hey, yeah. Oh, schau über den Tellerrand des Natürlichen hinaus in die Welt Gottes. Oh, da ist der Geist der Offenbarung. Geist der Erkenntnis. Oh, schau hinein in diese Dimension. In diese Dimension des Geistes. Diese Dimension der Offenbarung. Shira la mania, seke de la mante, la la la la la la la la la la la. Ea la la la la, no no no no no no no, shira la la la la. Dein Geist steigt auf. Oh, oh, oh. Und er verbindet sich mit den Räumen der Herrlichkeit, mit dem Geist Gottes, mit dem Geist der Offenbarung, mit dem Geist der Weisheit, mit dem Geist des Rates und mit dem Geist der Kraft. Oh, er verbindet sich. Offenbarung. Oh, der Geist der Offenbarung. Einzelne beginnen, Offenbarung zu sehen, Offenbarung zu haben, Filme im Geist zu sehen, oh, Bilder im Geist zu sehen, Klarheit zu bekommen, die nicht aus ihnen selbst kommt. Zu bekommen, die du dir nicht selber ausgedacht hast. Also es kommt unwillkürlich, ohne dass du es durchdenkst, ohne dass du darüber nachdenkst. Es fällt einfach in dein Herz. Es droppt einfach. Bling, und es ist da in deinem Herzen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Der Geist der Offenbarung. Oho. Halleluja. Halleluja. Und mit der Offenbarung auch die Einsicht, was es bedeutet und was wir damit machen sollen. Oh, es fällt in dein Herz. Klarheit. Klarheit. Und Offenbarung. Ja, ich spüre wirklich im Geist einige Empfangvision. Und mit der Vision, mit der Sicht, mit der Klarheit verbunden, auch Weissagung und Weisheit, was Gott sagen möchte, was Gott tun möchte. Sei es in unser aller Leben, jetzt in dieser Zeit, oder sei es auch im Leben von Einzelnen. Ja, Worte der Erkenntnis, auch für Einzelne. Und gleichzeitig teilt er zu, die Kraft, die es braucht, das durchzusetzen, was er zeigt. Halleluja. Wenn du eine Vision hast von Gott, für uns alle oder für Einzelne, oder wenn du ein Wort der Erkenntnis hast, für Einzelne oder für mehrere, dann komm einfach nach vorne und teile es. Und bevor du es teilst, frag einfach auch den Heiligen Geist, worauf willst du hinaus? Was möchtest du tun? Sei es im Leben von Einzelnen, sei es im Leben von uns allen. Teile nicht nur ein Bild und sag, ich habe das und das gesehen, sondern frag ihn weiter. Frag ihn, nachdem du das Bild empfangen hast, frag ihn weiter. Was möchtest du sagen? Was möchtest du tun? Was möchtest du deinem Leib oder deinen Kindern oder einzelnen Kindern sagen? Halleluja. Weil wir sind im Raum des Geistes, der Offenbarung und der Weisheit und der Weissagung. Halleluja. Der Erkenntnis und auch der Kraft, Dinge durchzusetzen. Vielleicht Heilung, vielleicht Befreiung für Einzelne, was auch immer es ist. Komm einfach nach vorne, teile einfach, was du hast. Hier ist das Mikrofon. Komm einfach nach vorne. Lass uns uns führen und leiten. Ich habe einen jungen Bauer gesehen, so Farmer, und der hatte so einen großen Teller und auf dem Teller war ganz viel Saatgut und dann ist er rausgegangen auf das Feld und hat ausgestreut und ausgestreut. Und es war total gut. Und da habe ich gesehen, dann kam die Sonne, heiße Sonne, und brannte auf diesen Boden. Und dann wusste ich, es reicht nicht, dass er nur ausgestreut hat. So, er muss jetzt diese Saat, die er ausgesät hat, er muss sie bewässern. Sonst wird die Sonne das einfach ja, verbrennen. Ja. Und ich glaube, Gott möchte dich und einige von uns oder alle von uns ermutigen. Du hast Verheißungen gebetet, du hast Samen ausgestreut, einfach auch groß. Und es ist Zeit dran, dass du sie weiter bewässerst. Ja. Erwarte nicht, du hast es ein, zwei, dreimal gemacht, dass es jetzt schon aufgeht. Amen. Ja, sondern es ist Zeit, das zu bewässern auch. Kümmer dich um das Saatgut. Bleib dran. Hör nicht auf. Gib nicht auf, wenn du nicht sofort siehst, dass das schon was wächst. Ja, aber es ist, du hast es gesät und jedes Säen ist und jedes Wiederbegießen und Düngen hilft der Saat aufzugehen, aber es ist ein Prozess und Gott ermutigt dich, ja, und er gibt dir die Kraft dafür, einfach dran zu bleiben, bleib dran und du wirst sehen, wie eine hundertfältige, tausendfältige Saat, wie alles, was du ausgestreut hast, wie das aufgeht. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Als ich da hinten stand, hatte ich erst eine Butter gesehen und dann habe ich gedacht, Herr, wofür brauche ich Butter? Butter? Und dann sagtest du, wir sollten weiter nachfragen, habe ich weiter nachgefragt. <Ist gut. lacht> Und dann sah ich Personen und dann dachte ich, okay, warum haben die Personen Butter in der Hand? Und dann sagte Gott mir, entweder eine Großfamilie oder sogar eine Bäckerei. Und dann bin ich nach vorne gegangen und du sagtest immer, hört nochmal weiter, geht nochmal weiter rein. Ja, und ich bin nochmal weiter reingegangen und ich sah Manuela, ich sah Jutan und ich sah Poli und Melli Und ihr habt irgendwie Brote gestrichen, vielleicht auch in der sichtbaren Welt für eure Familien oder im Beruf. Aber ich glaube, dass Gott euch nochmal eine neue Zuteilung für Evangelisation geben wird, die das in sich hat. Weil das Brot habt ihr verteilt und es hat immer gereicht und die Menschen wurden hinzugetan und hatten nie einen Mangel, weil ihr hinausgegangen seid und das Brot geteilt habt. Halleluja. Ja, ich glaube, Butter steht auch für die Salbung, aber es ist Fett. Ja, es ist Salbung. Halleluja. Das heißt, es wird nicht nur trockenes Brot ausgeteilt, sondern Brot mit Salbung, mit Kraft. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ich hatte das Wort, siehe, ich mache alles neu. Und es ging um Heilung. Und da, wo vielleicht in der Seelsorge du nicht durchgekommen bist mit Heilung, da gibt es Bereiche, wo der Geist gebrochen wurde. Und Gott möchte das wieder herstellen und den Geist neu aufrichten und ganz tief heilen. Amen. Okay, das ist für jemanden speziell. Nimm das einfach im Glauben für dich an. Halleluja. Andreas. Ich habe einen Aufruf an den einen oder anderen von euch vom Herrn. Mir ist, wie wenn der Herr sagt, ich möchte euch von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich möchte, dass ihr mich erkennt im Geist. Aber wie wollt ihr mich erkennen, wenn ihr eure Augen abwendet, wenn ihr eure Augen verschmutzt mit Filmen, wenn ihr eure Augen auf Gewalt, Pornografie und Dingen richten, die mir keine Ehre machen? Wendet euren Blick davon ab und öffnet eure Augen neu für mich. Nehmt das Blut von Jesus Christus in Anspruch. Reinigt eure Augen. Kommt zu mir. Ja, Jesus, wenn dich das betrifft, einfach, ich setze euch den Geist der Überführung frei, wenn dich das betrifft, dass du wirklich klare Sache damit machst, dass du damit handelst und dass du es im Glauben für dich nimmst jetzt auch, dass durch das Blut Jesu vollkommene Freiheit kommt für dein Leben. In Jesu Namen, gerade jetzt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Hat noch jemand ein Wort gehabt? Oder eine Vision, Offenbarung oder irgendetwas? Worte, ich habe noch. Ah ja, okay, sorry. Ich habe gesehen, wie Decken von den Leuten weggegangen sind. Decken von Verblendung, Decken von Lügen. Lügengedanken, die der Feind eingestreut hat in die Gedanken der Ungläubigen. Ich habe einfach gesehen, wie Decken, ganz viele Decken weggerissen wurden und wie die Wahrheit alles durchdrungen hat und wie die Wahrheit des Evangeliums wirklich diese Lügenfestungen zerbrochen hat, zum Einstürzen gebracht hat. Amen. Amen. Es passiert. Halleluja. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit des Wortes, und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, du bist frei in ihm. Wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Und so auch in deinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Und dann dürft ihr Platz nehmen. Halleluja, Gott ist hier. Sein Geist ist hier, seine Herrlichkeit ist hier. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Was wir gerade erlebt haben in diesen paar Minuten, jetzt am Ende des Lobpreises, war sozusagen eine kleine Demonstration, wie wir als Söhne und Töchter Gottes die Räume der Herrlichkeit Gottes anzapfen. Amen. Und ja, das ist manchmal spektakulärer und manchmal unspektakulärer. Aber wir zapfen diese Räume der Herrlichkeit an und tatsächlich, und das ist ja mein Thema in diesen Stunden gerade, wahrscheinlich heute das letzte Mal zu diesem Thema, aber tatsächlich ist dieses Zoe-Leben, dieses übernatürliche Leben, von dem heute ja ich zum 11. Mal spreche, habe ich festgestellt, wir haben schon 10 Stunden zu diesem Thema gehabt, also heute spreche ich zum 11. Mal zu diesem Thema. Und dieses übernatürliche Zoe-Leben ist letztendlich, wenn du es dir bewusst machst, richtig bewusst machst, ist eigentlich nichts anderes als ein möglichst permanentes Leben aus den Räumen der Herrlichkeit. Amen. Weil ich habe mir nochmal die Stelle angeschaut in Kolosser 3, Vers 1 bis 3, ihr kennt es ja, wo es ja heißt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sucht das, was droben ist, nicht das, was auf der Erde ist. Und dann sagt er, denn ihr seid gestorben, und damit meint er, eurem alten Leben gestorben. Und dann sagt er, und euer Zoe-Leben, sag mal Zoe-Leben, euer Zoe-Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Mit anderen Worten, dieses Zoe-Leben, von dem wir hier die ganze Zeit in meinen Stunden seit einigen Monaten sprechen, ist zum einen, auf der einen Seite in dir drin, aber zugleich in Christus verborgen, im Raum der Herrlichkeit des Vaters. Es ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja, das ist immer dieser Zweiklang. Es ist gleichzeitig hier unten in dir, aber gleichzeitig ist es ganz oben in ihm. Und das Kreuz hat den Weg freigemacht. Zwischen ganz oben und ganz unten. Zwischen dir und dem, was oben ist. Amen. Und durch das Kreuz ist das, was oben ist, in dich hineingekommen, sodass, wenn du in dich hineingehst, du gleichzeitig nach oben gehst. Wer es fassen kann, der fass es. Amen. Aber genau so hat Jesus von sich gesprochen. Johannes 3, Vers 13, da sagt er ja, pass auf, ich habe die Bibelstelle hier irgendwo, ja. Johannes 3, Vers 13, da sagt er, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Mit anderen Worten, Jesus spricht von sich selber, ich sag mal so, als einer bidimensionalen Person. Einer Person, die gleichzeitig hier auf der Erde ist, weil das hat er ja gesagt zu dem Zeitpunkt, wo er hier auf der Erde war. Ja. Er spricht ja hier nicht als in Offenbarung 1 zu Johannes, als er diese Offenbarung hat, so visionsmäßig, sondern er ist ja hier mit beiden Beinen auf der Erde. Und trotzdem sagt er, obwohl er hier mit beiden Beinen auf der Erde ist, sagt er, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Amen. Mit anderen Worten, Jesus, als er hier über diese Erde ging, war gleichzeitig hier auf der Erde und gleichzeitig hier im Himmel. Und genau das ist das Kennzeichen eines Sohnes und einer Tochter Gottes, die das Zoe-Leben in sich trägt, die durch Jesus erlebt, erlöst ist. Gleichzeitig hier auf der Erde und im Himmel. Das heißt sozusagen immer, weißt du, während du dir die Dinge in dieser Welt anschaust, während du mit Leuten redest und so weiter, so müssen wir leben, mehr und mehr. Du schaust dir Dinge an, du bist hier im Sichtbaren, du bist verbunden mit dem Sichtbaren, aber gleichzeitig bist du immer auch verbunden mit dem, was droben ist. Amen. Das ist unser Leben. Das hat Paulus uns aufgerufen. Er hat gesagt, sucht das, was droben ist. Ihr findet die Lösung nicht hier in dem, was hier unten ist, wenn es eine Lösung braucht zum Beispiel, sondern sie ist in dem, was droben ist. Ihr findet den Weg, den ihr gehen sollt, nicht in dem, was hier ist, sondern ihr findet ihn in dem, was droben ist. Amen. Ihr findet ihn mit anderen Worten in Verbindung mit den Räumen im Haus des Vaters. Ja, Johannes 14,2 hat Jesus ja gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wir haben tatsächlich in den letzten Wochen, als wir über dieses Zoe-Leben gesprochen haben, schon über einige Räume der Herrlichkeit gesprochen, auch wenn ich es nicht immer Räume der Herrlichkeit genannt habe, aber wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass im Zoe-Leben wir in Verbindung sind mit den Kraftwirkungen der zukünftigen Welt. Hebräer 6, Vers 5. Ja? Kräfte der zukünftigen Welt zapfen wir an im Zoe-Leben. Warum? Weil die Kräfte der zukünftigen Welt in Gott für uns verborgen sind, weil sie in diesen Räumen der Herrlichkeit für uns da sind. Ja? Kraftwirkungen der Wunder, der Heilungen, was auch immer, der Befreiung, geistlich durchbrechenden Kraft durch dämonische Angriffe, Attacken, Heerscharen oder was auch immer. Ja? All das, all diese Kraftwirkungen sind verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, sie sind in diesen Räumen der Herrlichkeit und gleichzeitig hast du aber die Verbindung zu diesen Räumen der Herrlichkeit in dir, im Zoe-Leben. Dieses Zoe-Leben ist verbunden mit dem Christus in Gott. Ja, es ist sogar eins mit dem Christus in Gott. Amen. Das heißt, da ist eine direkte, fette Pipeline von den Räumen der Herrlichkeit im Himmel hinein in dein Leben. Amen. Und das kann dir kein Putin abstellen, diese Pipeline, oder sonst irgendjemand, oder irgendwelche iranischen Revolutionsgarten abschneiden. Das kann dir niemand abschneiden. Du hast die Pipeline zum Himmel. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, du bist verbunden mit den Kräften der zukünftigen Welt und gleichzeitig auch, und das sind weitere Räume in der Herrlichkeit, und darüber haben wir auch gesprochen in den letzten Wochen immer wieder, du bist verbunden mit den Früchten des Geistes, die auch wiederum Räume in der Herrlichkeit sind. Wenn wir sprechen von Liebe, von Freude, von Frieden, von Geduld, von Sanftmut, von Güte, von Freundlichkeit, von Treue, von Enthaltsamkeit oder Selbstdisziplin, dann sprechen wir von geistlichen Wirksamkeiten. Dann sprechen wir nicht nur von irgendetwas, wo wir jetzt an Leute appellieren und sagen, sei doch mal geduldig. Aber bitte schnell, da überträgt sich nichts, weil da bist du in einem anderen Raum unterwegs und du willst, dass andere geduldig sind, während du selber total ungeduldig bist. Das funktioniert ja nicht. Ja. Sondern es ist eine Substanz, Amen. Es ist eine geistliche Substanz, die bereit liegt, verborgen liegt mit dem Christus in Gott. Und du kannst dich mit diesen Räumen in der Herrlichkeit verbinden. Ja, du bist verbunden, nur musst du es dir bewusst machen. Und du musst es gezielt anzapfen. Wie zapfst du es an? Durch Glauben. Amen. Sag mal durch Glauben. Durch Glauben. Halleluja. Amen. Durch Glauben zapfst du die Früchte des Geistes an. Durch Glauben zapfst du die Kräfte der zukünftigen Welt an. Und durch Glauben, und darüber möchte ich heute noch eine Stunde machen. Und durch Glauben zapfst du die Herrlichkeitswege Gottes für dein Leben an. Amen. Wie viele von euch wollen auf Herrlichkeitswegen Gottes gehen? Bevor du dich meldest, erstmal kurz das Gegenteil. Anstatt auf den Wegen, die dich die Umstände dieser Welt, der gesunde Menschenverstand, das, was andere Menschen vielleicht meinen oder sagen, wie all diese Dinge hier einfach auf dieser Welt dich leiten wollen, anstattdessen willst du auf den Wegen gehen, die Gott verborgen mit dem Christus in Gott für dein Leben vorbereitet hat. Wie von euch wollen das? Dazu musst du verbunden sein mit den entsprechenden geistlichen Räumen. Amen. Weil die Herrlichkeitswege Gottes für dein Leben sind Wege, die höher sind. Ja, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, hat Gott gesagt in Jesaja 55. Ja? So viel höher ist meine Erkenntnis als eure Erkenntnis. So viel höher sind meine Wege als eure Wege. Amen. Aber durch Jesus ist es nicht für dich nichts unerreichbar. So, du sagst, ja gut, alle die Wege Gottes sind höher, sie sind unergründlich, wer will sie ergründen? Wir nehmen es einfach, wie es kommt. Nein, du kannst dich gezielt verbinden mit den Wegen Gottes. Ja? Wenn die Bibel sagt, in Psalm 103, Vers 7, ist eine interessante Stelle, da redet sie über Mose und das Volk Israel. Und da heißt es, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels seine Taten. Dann hast du hier Mose als einen Vorschatten letztendlich für einen Sohn Gottes im neuen Bund. Weil der Unterschied zwischen ihm und dem Volk Israel war ganz einfach. Das Volk Israel hat nur äußerlich wahrgenommen, was Gott tat. Es konnte nur am Äußeren festmachen, dass Gott da war. Es konnte sehen, das Feuer auf dem Berg Sinai und so weiter. Es konnte sehen, Gesetzestafeln, die er runtergebracht hat vom Berg. Es konnte sehen, das Manna, das fiel in der Wüste und so weiter. Gott hat ihnen seine Taten kundgetan, seine Wunder, seine Taten. Aber Mose hat er mehr als seine Taten kundgetan, nämlich seine Wege. Das heißt, Gott hat Mose Einsicht gegeben in seine Herrlichkeitswege. Wie viele von euch würden sagen, dass das Leben von Mose ein einziger Herrlichkeitsweg war? Definitiv. Ich meine, come on. Ja. Also durch das Schilfmeer geteilt und so weiter, dann Manna in der Wüste, erschlagen auf dem Felsen, Wasser kommt raus und so weiter. Ich meine, schon angefangen natürlich beim Pharao mit seinem Stab, Schlange in Stab verwandelt und so weiter, Blut und alles, all diese ganzen Plagen in Ägypten. Ich meine, ein einziger Herrlichkeitsweg sein Leben. Aber weißt du, dazu musste Gott ihm seine Wege kundtun. Das heißt, er musste verbunden sein in irgendeiner Form mit den Herrlichkeitswegen Gottes. Und jetzt sage ich dir, wenn schon Mose verbunden sein konnte mit den Herrlichkeitswegen Gottes, wie viel mehr denn wir im neuen Bund? Ich meine, 2. Korinther 3, Vers 7 bis 11 sagt ganz klar, dass die Herrlichkeit, die Mose erlebt hat, nichts war im Vergleich zur Herrlichkeit, die wir im neuen Bund haben. Also wenn Mose schon verbunden war mit den Herrlichkeitswegen Gottes, wie viel mehr dann wir? Wie viel mehr haben wir freien Zugang? Dass wir eben nicht nur sind wie das Volk Israel, das staunend auf seine Taten schaut und sagt, oh, okay, keine Ahnung, was er uns damit sagen will. Nichts Genaues weiß man nicht. So nach dem Motto, ja, ja, Wunder geschehen immer wieder. So sagen ja Leute in der Welt manchmal. Sagen sie manchmal, wenn ein Wunder passiert, was ich, Arzt, haben wir schon öfters gehört, ne, von Ärzten, die zu den Leuten, die bei uns geheilt worden sind, hingehen. Und dann sagen die Ärzte, ja, Wunder passieren immer wieder, nichts Genaues weiß man nicht. Sie staunen über die Taten Gottes, aber sie kennen seine Wege nicht. Amen. Wir aber sind bestimmt, seine Wege zu kennen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist bestimmt, die Wege Gottes zu kennen. Und zwar nicht nur die Wege Gottes allgemein, seine Art und Weise, wie er denkt und so weiter, das kannst du ja alles auch in seinem Wort sehen, sondern auch die persönlichen Wege Gottes für dein Leben. Seine Herrlichkeitswege für dein Leben. Halleluja. Preis den Herrn. Und ich glaube, einen wesentlichen Schlüssel, um dich mit seinen Herrlichkeitswegen zu verbinden, ist die Verbindung mit dem, was die Bibel an ein paar Stellen die sogenannten sieben Geister Gottes nennt. Und ich habe vorher in der Überleitung schon ein paar davon erwähnt. Ja. Die findest du in Jesaja 11, Vers 2 zum ersten Mal. Oder da findest du sie aufgelistet. Sie werden dann immer mal wieder erwähnt, auch bis hin zur Offenbarung. Aber in Jesaja 11, Vers 2 findest du sie. Und ich glaube, jeder einzelne dieser sieben Geister Gottes ist letztendlich, so kannst du das sehen, ein für sich genommen, ein Herrlichkeitsraum im Haus des Vaters. Das ist eine geistliche Dimension. Das heißt, in Offenbarung siehst du, in Offenbarung 4 siehst du diese sieben Geister Gottes um den Thron Gottes herum. Ja, da ist Johannes im Thronsaal. Das ist ein Raum in der Herrlichkeit. Aber ich habe ja schon immer wieder gesagt, Räume in der Herrlichkeit öffnen oft wieder neue Räume. Ja, das haben, also die auch wieder Räume in der Herrlichkeit sind. Das haben diese ganzen, wie nennt man diese Spiele, ne, wo du so interaktiv dann anklickst, ne, wo du da so unterwegs bist, du, was weiß ich, so Schatzsuche bist, du gehst in eine Höhle rein und dann findest du da irgendwo so was zum Anklicken und dann klickst du an und dann tut sich wieder ein neuer Raum auf oder du musst, was weiß ich, du musst irgendein Problem lösen und dann öffnet sich wieder ein neuer Raum. Ja, kennt ihr nicht, ja, okay. Ich kenn's auch nur am Rand, aber ich find's, ich fand es faszinierend, immer, das war in der Anfangszeit dieser ganzen Computerzeit, da habe ich das immer mal wieder gesehen. Ich fand es faszinierend, einfach du gehst in so einen Raum rein und dann siehst du schon wieder, okay, wenn ich in den Raum reingehe, dann, wenn ich da jetzt in diese Richtung gehe, da öffnet sich wieder ein neuer Raum. Und genauso ist es letztendlich in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und so öffnen sich im Thronsaal Gottes zum Beispiel diese sieben Räume der sieben Geister Gottes, weil sie sind uns um seinen Thron herum. Und Jesaja 11, Vers 2 werden sie beschrieben und wir lesen es einfach mal da. Ich habe es hier in der Hoffnung für alle Übersetzungen, deswegen lese ich es mal von hier. Da heißt es, da ist ja die Rede vom Messias, also von Jesus prophetisch. Er sagt, der Geist des Herrn, das ist der erste Geist, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Geist der Einsicht oder auch der Geist der Offenbarung, der Geist des Rates und der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Das sind sieben Geister. Okay? Also, was ist der Geist des Herrn? Davon hatte ich die letzten beiden Stunden in zum Thema Zoe-Leben schon gesprochen. Ich glaube, dass der Geist des Herrn kannst du auch identifizieren mit dem, was Gott ist, wer Gott ist. Deswegen glaube ich, es ist der Raum der Liebe. Und ich habe da bei der Konferenz drüber gepredigt. Ich glaube, das ist der höchste Raum letztendlich, weil es wirklich der Kern des Wesens Gottes ist. Ja, das ist der Geist des Herrn. Es ist der Geist der Liebe. Mit diesem Geist verbindest du dich im Raum der Herrlichkeit. Davon hatten wir es die letzten Wochen, deswegen gehe ich da jetzt in dem Moment jetzt hier nicht mehr näher drauf ein. Aber dann gehen wir weiter zum Zweiten. Wir verbinden uns mit dem Geist übernatürlicher Einsicht und Offenbarung. Was ist das für ein Raum? Das ist ein Raum, der dir übernatürlichen Durchblick sozusagen gibt. Wie von euch wünscht sich manchmal mehr Durchblick? Also, jeder von uns. Also manchmal führst du Gespräche und dann hörst du von Problemen und dann hörst du und dann wird das Problem wird immer größer und wird immer größer und irgendwann mal denkst du, Herr, ich brauche Durchblick. Wir brauchen Lösung. Hier in meinem Verstand ist mir zu hoch. Ich brauche eine Lösung. Amen. Dann zapfst du den Raum der Einsicht an. Oder des Verständnisses wird auch manchmal übersetzt. Oder der Offenbarung. Das heißt, in diesem Raum bekommst du Klarheit, um Dinge zu durchschauen, die nicht auf den ersten Blick vielleicht für den menschlichen Verstand immer durchschaubar sind. Wir sollten es lernen, uns mit diesem Raum zu verbinden. Wie von euch wollt ihr es öfters tun? Amen. Ich predige heute Abend im Schnelldurchgang 7 Geister, aber für dich ist es ein Leben sozusagen lang, dass du dich immer wieder daran erinnerst, hey, das ist ja für mich zur Verfügung. Also ich erinnere mich an so viel auch Seelenerneuerungshilfen, Gespräche, wo mir Leute Dinge erzählt haben und je länger sie geredet haben, umso weniger habe ich von mir aus gecheckt, was da eine Lösung sein soll. Und so oft habe ich einfach innerlich dann gesagt, Herr, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber ich verbinde mich einfach mit dem Raum deiner übernatürlichen Einsicht. Gib mir einfach den Impuls. Gib mir einfach den Ansatzpunkt. Zeig mir einfach, wo man einhaken muss. Und ich muss sagen, Gott ist treu. Amen. Und plötzlich staunst du dann, wie sich plötzlich vor deinem eigenen inneren Auge, während du vielleicht schon im Glauben anfängst zu reden, wie du plötzlich merkst, vor deinem eigenen inneren Auge entfaltet sich in Klarheit das, worum es eigentlich geht. Und plötzlich wird es für alle klar, oh ja, genau, so muss man das sehen. Amen. Das ist der Geist der Einsicht. Wie viele von euch wollen mehr in diesem Geist der Einsicht unterwegs sein und davon ziehen? Also es ist für dich zur Verfügung. Es steht für dich offen. Du kannst da reingehen. Und dann gehen wir weiter. Wir verbinden uns mit dem Geist von übernatürlicher Weisheit. Das ist das Zweite. Übernatürlicher Weisheit. Was ist Weisheit? Manche denken, das ist das Gleiche wie Einsicht. Nein, es ist nicht ganz das Gleiche. Sondern Weisheit ist die Fähigkeit, Einsicht in der richtigen Weise umzusetzen. Offenbarung in der richtigen Weise umzusetzen. Manche Christen haben viel Offenbarung, aber sie wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen. Dann musst du den Raum der Weisheit anzapfen. Ja? Der für dich auch offen steht. Ja, Jakobus zum Beispiel sagt ganz klar, wenn jemand Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der jedem gerne gibt und keine Vorwürfe macht. Er bitte aber im Glauben. Amen. Das heißt, im Glauben zapfst du den Geist der Weisheit an. Ja, tatsächlich, 1. Korinther 1,30 ist dazu auch eine interessante Stelle. Da sagt Paulus, dass Christus selber uns zur Weisheit, zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung geworden ist. Das heißt, Christus selber ist unsere Weisheit. Indem du die Weisheit Gottes anzapfst, diesen Raum in der Herrlichkeit sozusagen, diesen Herrlichkeitsraum Gottes anzapfst, zapfst du Christus selber an, weil er ist uns geworden zur Weisheit. Amen. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie du etwas umsetzen sollst, wenn du nicht weißt, was mache ich jetzt damit, dann zapf diesen Raum der Weisheit an. Das Geniale ist, weißt du, so heißt es im Jakobus 1, Gott macht niemand Vorwürfe. Wenn du sagst, ich check's nicht, hat Gott kein Problem. Er sagt, hey, dann verbinde dich einfach mit dem Raum der Weisheit. Ich will dir zeigen, wie du damit umgehst. Ich will dir zeigen, wie du die Offenbarung umsetzt. Ich will dir zeigen, wie du den Auftrag umsetzt, den ich dir gebe. Ich will dir zeigen, was du mit diesem oder mit jenem Impuls machen sollst. Ich will es dir zeigen. Halleluja. Oh, ich spüre, dass dieser Raum hier ist. Er hat gerade was zu mir gesprochen, ist interessant, er hat gerade was zu mir gesprochen, hat mich an was erinnert, was wir am Sonntag bei unserem Core-Team-Treffen besprechen sollen. Halleluja, danke Jesus. Der Geist der Weisheit ist schon da. Preist den Herrn. Okay. Viertens, ist interessant, weißt du, während du predigst, redet manchmal der Heilige Geist selber noch parallel zu dir. Ja, du predigst was und gleichzeitig redet er parallel zu dir. Weißt du, okay. Viertens, und das ist sehr wichtig, wenn es darum geht, du willst erkennen, welchen Weg sollst du gehen in deinem Leben. Wie von euch hatten schon Situationen in ihrem Leben, wo du gesagt hast, jetzt ist wirklich wichtig, dass ich weiß, welchen Weg ich gehen soll. Ja, wo du wirklich so eine Entscheidung auch hattest, rechts oder links, oben oder unten oder wie auch immer, vorne oder hinten, keine Ahnung. Ja, manchmal sind diese Entscheidungen existenzieller, manchmal sind sie weniger existenziell. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich damals im Studium war, Theologie studiert habe und dann diese Gott mehr und mehr so einen Herrlichkeitsweg in meinen Geist hinein hat fallen lassen in Richtung Gemeinde, Neugründung und so weiter. Da habe ich lange damit gekämpft und gerungen, weil ich wollte ja unbedingt den Weg Gottes gehen. Und ich wusste ja auch, hey, wenn ich in diese Richtung gehe, dann das ist erstmal ziemlicher Gang auf dem Wasser. Amen. Also in solchen Situationen zapfst du den Geist des Rates an. Der Geist des Rates, er rät dir. In diesem Raum bekommst du Rat, übernatürlichen Rat, jenseits von menschlichem Rat. Ja, ich habe damals auch zum Beispiel in dieser Situation viel menschlichen Rat bekommen. Ich sage mal so, 98% des menschlichen Rates, den ich bekommen habe, war nicht das, was nachher der Weg Gottes war. Das ist interessant, das hast du manchmal so. Der Prozentsatz ist nicht immer genau so. Ja? Manchmal ist es auch umgekehrt. Es kommt immer darauf an, mit wem du schon umgeben bist. Ne? Also was für Geschwister du um dich herum hast zum Beispiel. Davon hängt es natürlich immer ab, wie viel in die richtige Richtung raten. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass all der menschliche Rat, du merkst es, ja, das stimmt alles, das ist alles gut und es klingt alles richtig, das, was der Arzt sagt oder der Banker oder mein Kollege oder mein Freund oder mein Ehepartner oder was auch immer wäre, das ist alles gut und richtig. Aber irgendwie ist es in mir noch nicht rund. Ich habe letzte Woche in der Überleitung hier in der Schule, habe ich gesagt, hol eine Zweitmeinung von oben ein. Amen. In unserem Gesundheitssystem ist ja so, dass du immer das Recht auf eine Zweitmeinung hast. Wusstest du das? Wenn der Arzt das eine sagt oder wenn der eine Arzt das eine sagt, dann hast du das Recht sogar, das finde ich eine gute Sache, du hast das Recht, noch eine Zweitmeinung einzuholen. Wenn der eine Arzt sagt, jawohl, schneiden, schnippeln, was auch immer, operieren, dann hast du das Recht, noch eine Zweitmeinung einzuholen, der von dem anderen Arzt, der vielleicht was anderes sagt. Und ich sage dir, es ist okay, hol eine Erstmeinung ein von einem Arzt, hol eine Zweitmeinung ein von einem Arzt und dann hol eine Drittmeinung ein von dem, der droben ist. Amen. Aus dem Raum, der droben ist. Halleluja. Und ich sage nicht, dass das, was er sagt, immer anders sein muss als das, was Ärzte oder Menschen oder irgendwelche Dinge sagen. Aber es ist wichtig, wenn du wirklich von Gott geführt sein willst, ist es wichtig, dass du dich bewusst mit diesem Raum verbindest. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Um dich mit diesem Raum verbinden zu können, ist die Grundvoraussetzung ist die, dass du alles Gott hinlegst und dass du sagst, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Amen. Als ich damals während meinem Studium diese Entscheidung zu treffen hatte, welchen Weg ich gehen soll, Gemeindeneugründung oder Pfarrer in der evangelischen Kirche zu werden, da musste ich an den Punkt kommen, wo ich alles Gott so weit hingelegt habe, dass ich irgendwann mal gesagt habe, Herr, weil natürlich war es so, vom Sichtbaren her war natürlich die Pfarrerkarriere die sicherere Karriere. Ist klar, ja, also allein vom Gehalt her und so weiter und Beamtenstatus etc. bis von der Wiege bis zur Bahre versorgt. Also Wiege war schon vorbei, aber also ja, das war natürlich der sicherere Weg. Also musste ich an den Punkt kommen, wo ich gesagt habe, Herr, und es war wirklich, ich weiß noch genau den Tag, an dem ich das bewusst gesagt habe. Ich habe gesagt, Herr, das Wichtigste ist, dass bei dem, was ich tue, auf dem Weg, den ich gehe, dass du dabei bist. Ohne dich will ich nicht gehen. Und ich habe ihm wirklich gesagt, Herr, ich bin lieber ein Schuhputzer auf der Königstraße mit dir und deiner Gegenwart, als ein gut bezahlter Pfarrer ohne dich. Amen. Und damit sage ich nicht, dass alle gut bezahlten Pfarrer ohne Jesus unterwegs sein müssen. Für mich war wichtig, dass ich es bis zu diesem Punkt hinlege, damit Gottes Geist des Rates in mein Leben hineinkommen konnte. Und damit wirklich ich bereit war, den Rat Gottes zu hören und den Rat Gottes wahrzunehmen. Halleluja. Wie von euch wollen sich mit dem Rat Gottes verbinden, mit dem Geist des Rates. Es ist ein übernatürlicher Raum. Ja, damals auch, dieser Rat kam tatsächlich auf verschiedene Art und Weisen dann schlussendlich in mein Herz, teilweise übernatürlich, durch einen ganz klaren übernatürlichen Traum. Das war ein Baustein, wie Gott mich einfach mit dem Geist des Rates geführt hat. Durch prophetisches Wort von anderen, das war ein weiterer Baustein. Wobei ich niemandem empfehle, der so eine wichtige Entscheidung zu treffen hat, nur aufgrund eines Traumes diese Entscheidung zu treffen oder nur aufgrund eines prophetischen Wortes diese Entscheidung zu treffen. Ich habe damals gesagt, ich brauche drei Zeichen. Ja, drei Zeichen. Und das erste war der Traum, was gesehen. Das zweite war das prophetische Wort, was gehört. Und das dritte war, ich musste es in meinem Herzen klar bestätigt haben. Ja, weißt du, das war das letzte. Das hat am längsten gedauert. Aber irgendwann kommt der Geist des Rates in dein Herz und dann hast du Klarheit. Amen. Und so war es damals. Für mich war damals der entscheidende Punkt, dann, wo ich wirklich Gott diese beiden Wege hingelegt habe. Und ich habe es neulich wieder bei den Geschäftsleuten erzählt und wirklich gesagt habe, so, ich habe es aufgeschrieben, all die Punkte, die der eine Weg bedeuten, all die Punkte, die der andere Weg bedeuten. Und dann habe ich es auf meinem Sofa in meinem Stiftszimmer in Tübingen hingelegt und habe gesagt, so Herr, jetzt lass Feuer vom Himmel fallen und verzehr den Plan, der nicht von dir ist. Hat Gott nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, okay Herr, dann lass einen Engel vom Himmel kommen und lass ihn zeigen auf den Plan, der von dir ist. Hat er auch nicht gemacht. Dann war ich ratlos. Ja. Aber dann kam der Geist des Rates in mein Herz und ich habe klar seine Stimme gehört. Und er hat gesagt, Georg, was willst du eigentlich? Und in dem Moment war es mir klar. Gott hatte bereits gemäß Philipper 2,13 in meinem Herzen sein Wollen hineingelegt. Er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Wenn Gott das Wollen in deinem Herzen bewirkt, dann ist der Geist des Rates an dir wirksam. Und dann kommt der Punkt, wo es so klar ist, dass Gott dich nur noch fragen muss, was willst du eigentlich? Und dann weißt du es. Und wie gesagt, damit sage ich nicht, okay, ist einfach immer, Gott sagt einfach immer, was willst du, was gefällt dir so gerade, was passt dir so gerade? Nein, ich habe ja gesagt, die Voraussetzung ist, du musst es Gott hingelegt haben, du musst gesagt haben, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich bin beides. Ich habe gesagt, ich mache beides. Ich habe gesagt, ich mache auch den Pfarrer in der Landeskirche. Wenn das mit dir ist, wenn das dein Wille ist, dann mache ich das. Ich mache das, was du sagst. Und dann kann der Geist des Rates kommen und er wird in uns das Wollen und das Vollbringen bewirken. Halleluja. Wie von euch, gerade jetzt, ich spüre das gerade auch über Livestream, ich glaube, dass da etwas ist, dass etwas Offenes, wo Gott Einzelne wirklich mit diesem Geist des Rates verbinden will. Vielleicht bist du gerade in der Situation, vielleicht nicht so existenziell, wie das damals bei mir war, vielleicht sogar noch existenzieller. Es geht darum, dass du dich entscheiden musst, in 3 Wochen, was er sich entscheiden muss, kaufe ich dieses Haus oder kaufe ich es nicht oder mache ich diese Operation oder mache ich sie nicht. Ja, dann gerade jetzt einfach, verbind dich einfach mal gerade mit diesem Geist des Rates. Im Raum der Herrlichkeit ist dieser Raum offen für dich, dass er in dein Herz hineinfallen lassen kann, seinen Willen. Sag ihm wirklich ganz bewusst, damit es geschehen kann, sag ihm ganz bewusst, Herr, egal was ist, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Dann hat er alle Möglichkeiten, in deinem Herzen zu wirken. Und dann verbindest du dich mit diesem Geist des Rates und es kommt durch, was er für dich geplant hat. Halleluja. Oi. Amen. Es war übrigens interessant, letzten Donnerstag habe ich das in der Überleitung habe ich das auch gesagt für einige, dass Gott sie mit Herrlichkeitswegen verbindet, mit diesem Geist des Rates. Und dann schrieb mir eine Glory Host Leiterin von uns, die hatte gerade witzigerweise am Tag davor uns beiden, Irina und mir, eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich habe 2 Punkte, wo ich gerade frage, was ist der Weg Gottes für mich? Könnt ihr mir dazu was sagen? Wir hatten ja noch nicht geantwortet, aber wir hatten schon einen Eindruck, wir wollten ja antworten, hatten aber noch nicht geantwortet. Und dann nach dem Abend schreibt sie, der Geist Gottes hat schon zu mir gesprochen. Und zwar genau das, was wir auch empfunden. Halleluja. Und sie wusste schon genau, weil in dem Moment, wo sie sich verbunden hat mit dem Geist des Rates, wusste sie, was Sache ist. Preist den Herrn. Also, der Geist des Rates führt dich auf Gottes Herrlichkeitswege, weißt du, die über dem Menschlichen sind. Ja, damals, als ich diesen Weg, mich dann entschieden habe, diesen Weg zu gehen, weißt du, alle um mich herum haben mir abgeraten. Alle um mich herum haben gesagt, mach das nicht, du endest in der Gosse, du endest auf der Straße, stellst deinen Hut hin auf der Königstraße und dann darfst du Geld sammeln, darfst du eine Predigt halten und dann sammelst du Geld und so weiter. So wie irgendwie so ein Schausteller, der irgendwie Feuer schluckt und dann sammelt er Geld. Ja, so endest du. Die hatten mir alle ganz wunderbare Prophezeiungen gemacht. Die Verwandten von Irina waren auch sehr liebevoll und haben gesagt, ja, so dann am Ende endet sie in der Depression auf diesem Weg und so weiter. Ich weiß es noch genau. Eine liebe Tante. Aber preist den Herrn. Weißt du, Gott hat sie letztendlich alle eines Besseren belehrt. Preist den Herrn. Jahre später kam dieselbe Tante und hat von mir für sich beten lassen, weil sie Heilung gebraucht hat, ist geheilt worden und hat uns über YouTube-Seite immer wieder verfolgt und so weiter. Preist den Herrn. Also, Gott kann diese Dinge umdrehen. Halleluja. Also, wir verbinden uns mit dem Geist des Rates und fünftens, wir verbinden uns mit dem Geist der Kraft, der auf uns kommt und uns befähigt, mit der Kraft des Heiligen Geistes den Willen Gottes in unserem Leben durchzusetzen. Denn es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um voranzugehen im Willen Gottes. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um den Willen Gottes zu tun. Weil wie von euch wussten, dass es einen Grundwillen Gottes für unser Leben gibt, den keiner von uns ohne die Kraft des Heiligen Geistes erfüllen kann. Was ist nämlich dieser Grundwille Gottes für unser Leben? Wenn du auf der Suche bist nach deiner Berufung, hier hast du jetzt die Antwort. Jesus hat es gesagt, Matthäus 10, Vers 7 bis 8. Was hat er gesagt? Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Das ist der Auftrag an jeden Jünger Jesu Christi. Wie viele von euch wissen, dass dieser Auftrag nicht ohne die Kraft Gottes zu erfüllen ist? Also brauchst du den Geist der Kraft, Amen, der dich befähigt. Ja, diejenigen, die glauben, hat er gesagt in Markus 16, ihnen werden diese Zeichen folgen. Rat mal, wie diese Zeichen zustande kommen. Durch die Kraft Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Geist der Kraft immer wieder anzapfen. Das ist das Schöne, du hast freien Zugang zum Geist der Kraft. Herr Jesus hat mal vor Jahren zu mir gesagt und ich dachte damals, wow, was für eine Auszeichnung, was für eine Ehre, Herr, dass du das zu mir sagst. Damals habe ich nicht realisiert, dass das eigentlich genau das ist, was sein Wort für alle sagt. Aber er hat zu mir tatsächlich gesagt, er hat gesagt, Georg, du hast jederzeit freien Zugang zu jeder Kraftwirkung, die in meiner Herrlichkeit ist. Zu jeder Kraftwirkung. Preis den Herrn. Also geht es darum zu lernen, es mehr anzuzapfen, ganz einfach. Es gilt für jeden von uns. Ich dachte damals so, wow, was für eine Ehre. Dann habe ich später festgestellt, okay, es ist eigentlich das Wort Gottes. Amen. Weil die Räume des Vaters sind offen für uns. Sag zu deinem Nachbarn, der Geist der Kraft ist für dich verfügbar. Halleluja. Okay, sechster Geist, sechster Raum, den fügen wir der Vollständigkeit halber hier ein, aber es ist eigentlich eher ein Ausfluss unseres Gehens auf den Herrlichkeitswegen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Raum, der entscheidend ist, um richtige Entscheidungen zu treffen oder um auf dem richtigen Weg zu gehen oder zu bleiben, sondern es ist mehr ein Ausfluss unseres Gehens auf den Herrlichkeitswegen. Das ist nämlich der Geist der Erkenntnis. Ja? Der Geist der Erkenntnis bedeutet, dass du Dinge weiß, ohne sie zu durchdenken. Aber nicht jetzt wie der Geist der Einsicht, dass du Dinge durchschaust, jetzt in Bezug auf Situationen oder so, sondern hier geht es wirklich um Erkenntniswissen, ja, so wie das Wort der Erkenntnis, das ist ein Teil davon, ja, Erkenntnis zu haben über Situationen, die für andere wiederum glaubensauferbauend wirken, ja, diese Worte der Erkenntnis. Ja. Und es können eben unterschiedliche Dinge sein, es können Worte der Erkenntnis für Einzelpersonen sein, ganz persönlich, ja, ich sehe einfach, da ist, was weiß ich, dieses Problem in deinem Körper und Gott will dich heilen. Ja. Gott will die Person sowieso heilen, aber wenn durch ein Wort der Erkenntnis sie erkennt, hey, Gott spricht direkt zu ihr, dann ist es leichter für die Person, die Heilung zu empfangen, weil das Glauben auslöst. Das heißt, der Geist der Erkenntnis löst vor allem Glauben aus um dich herum. Und ich habe schon gesagt mal, es gibt einen Unterschied zwischen dem Wort der Erkenntnis und dem Geist der Erkenntnis. Ja, das Wort der Erkenntnis, das droppt sozusagen hier und da in deinen Geist. Du hast bestimmte Worte der Erkenntnis. Und der Geist der Erkenntnis ist ein geistlicher Raum, in dem du sozusagen, wenn du dich da drin bewegst, tatsächlich, du kannst dich bewegen, du kannst hier hinschauen, da hinschauen und du weißt einfach. Ja, ich hatte das schon manchmal in manchen Gottesdiensten, hatte ich das, du fängst an, du gibst ein Wort der Erkenntnis für den ersten weiter und sagst, ich sehe irgendwie, kann es sein, dass du ein Problem im Gelenk hast. In dem Moment sehe ich plötzlich wieder hinter dem, was bei dem ist, dann sehe ich da, das ist dann dieser Raum, verstehst du, siehst eins nach dem anderen. Manchmal sind es auch einfach Situationen, die du siehst. Zum Beispiel Jesus war in diesem Raum der Erkenntnis natürlich auch unterwegs, in diesem Geist der Erkenntnis, war verbunden mit diesem Geist der Erkenntnis. Beispiel, als er seine Jünger anwies, den Raum für das Abendmahl bereit zu machen. Ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, geht in diesen und jenen Ort, dann werdet ihr da einen Mann finden, der einen Wasserkrug trägt, mit dem geht und da, wo er reingeht in das Haus, da sagt zu dem Besitzer des Hauses, wo können wir das Passamahl für unseren Lehrer bereiten? Und er wird euch einen Raum zeigen, ausgepolstert, ja, und da werdet ihr das Passamahl halten. Das war ein Wort der Erkenntnis. Ja, und so Situationen findest du bei Jesus immer wieder. Ja. Also das ist der Geist der Erkenntnis. Okay? Der begleitet uns auf den Herrlichkeitswegen, die wir mit Gott gehen. Okay? Siebtens, letzter Geist, das klingt komisch, ne? Aber mit welchem Geist verbinden wir uns? Das ist übrigens interessant, Jesus hat aus Maria Magdalena 7 böse Geister ausgetrieben. Interessant, aber er möchte uns verbinden mit 7 guten Geistern. Es ist immer wichtig, dass das, wo auch was frei wird, dass auch was aufgefüllt wird. Ja. Okay, aber das nur nebenbei. Ja, wir verbinden uns mit dem Geist der Furcht des Herrn. Das ist der 7. Geist. Das heißt, der Geist der Ehrfurcht vor Gott. Warum hilft dir der Raum der Furcht des Herrn, Herrlichkeitswege Gottes zu gehen? Warum hilft dir das? Ganz einfach, weil im Raum der Furcht des Herrn hast du mehr Ehrfurcht davor, nicht im Willen Gottes zu sein, als du Furcht davor hast vor dem, was Menschen sagen oder vor deinem eigenen Versagen oder vor den Herausforderungen oder vor irgendwas anderes, vom Umstand oder irgendwas anderes in deinem Leben. Das ist die Wirksamkeit der Furcht des Herrn. Ich habe mehr Ehrfurcht davor, was Gott von mir denkt, als ich davor Furcht habe, was irgendein Mensch von mir denkt. Ich habe mehr Ehrfurcht davor, nicht auf dem Weg Gottes zu sein, als auf einem Weg unterwegs zu sein, wo ich vielleicht den Applaus von allen Menschen habe, oder auf einem Weg unterwegs zu sein, wo mir vielleicht, was weiß ich, scheinbar erstmal alles irgendwie leicht fällt und mir, was weiß ich, das Geld nur so zufließt und der Erfolg nur so zufließt und so weiter. Aber ich habe mehr Ehrfurcht vor Gott, ich habe mehr sozusagen Furcht davor, nicht auf dem Weg Gottes zu sein, als ich Furcht davor habe, von irgendetwas angegriffen oder in Frage gestellt oder herausgefordert zu sein. Amen. Kannst du sehen, wie wichtig es ist, dass wir uns in dem Geist der Ehrfurcht vor Gott verbinden? Das ist letztendlich, dieser Geist bringt uns an diesen Punkt, wo wir wirklich, wirklich, wirklich, wirklich sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wo es nicht mehr nur eine religiöse Floskel ist, sondern wo wir wissen, es ist existenziell. Es ist existenziell, dass du in deinem Leben Entscheidungen triffst, die dich auf dem Weg Gottes führen. Weil die Sache ist die, das müssen wir irgendwann mal lernen in unserem christlichen Leben. Wenn wir in der Herrlichkeit Gottes unterwegs sind, dann sind wir im Leben Gottes unterwegs. In unserem Zoe-Leben, da ist Leben. Aber außerhalb der Herrlichkeit Gottes ist Tod. Das ist so radikal, verstehst du? Auf den Herrlichkeitswegen Gottes ist Leben, außerhalb der Herrlichkeitswege Gottes ist Tod. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Herrlichkeitswegen unterwegs sind. Und das sind nicht immer die fürs Fleisch erstmal einfacheren Wege. Das müssen wir verstehen. Definitiv nicht. Ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, auch später, das war jetzt nur das eine Beispiel während dem Studium, aber auch später, da wusste ich genau, ich will mit allem, was in mir ist, will ich einen anderen Weg gehen, aber ich muss diesen Weg gehen, um im Willen Gottes zu sein. Ja. Und ich wusste, wenn ich diesen Weg im Willen Gottes gehe, okay, dann habe ich eine gewisse Zeit, ich habe das richtig vor Augen gesehen teilweise, habe gesehen, okay, das bedeutet eine gewisse Zeit, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, die nicht leicht werden. Aber ich wusste, es gibt keine Alternative zu diesem Weg. Und gleichzeitig wusste ich auch vom Wort Gottes, das schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das heißt, der Punkt ist der, wenn wir Herrlichkeitswege Gottes gehen, dann haben wir nie, egal durch was wir vielleicht manchmal durchgehen, wir haben nie einen Grund, uns zu fürchten. Und damit bin ich schon bei den Konsequenzen, die es hat, wenn du auf den Herrlichkeitswegen Gottes unterwegs bist. Auf den Herrlichkeitswegen Gottes gibt es nie einen Grund, dich zu fürchten, sondern auf den Herrlichkeitswegen Gottes ist Gott mit dir. Und was sagt er? Jesaja 41, Vers 10. Er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Vielleicht ist sonst niemand mit dir, aber ich bin mit dir. Und das reicht aus. Amen. Ich und du, wir sind die Mehrheit. Halleluja. Amen. Bist du nicht froh? Preis den Herrn. Also, ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das wird so sein, wenn du auf den Wegen Gottes unterwegs bist, auf den Herrlichkeitswegen. Und jetzt kommt noch was, das finde ich auch stark. Da sagt er nämlich, siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Das ist am Ende, werden sie alle Lügen gestraft. Egal, ob das jetzt Menschen sind, manchmal sind es Menschen, aber manchmal sind schlichtweg Geister, die dich belügen wollen, die dir sagen, wenn du den Weg gehst, da wirst du wirst, keine Ahnung, du wirst sterben, du wirst, was auch immer, du wirst alles verlieren, du wirst verdammt sein oder was auch immer sie dir sagen wollen. Ja? Aber du kannst wissen, sie werden beschämt und zu Schanden werden, alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer oder auch Geister, die den Rechtsstreit mit dir führen. Gegen einen Menschen, der auf dem Herrlichkeitsweg Gottes unterwegs ist, kannst du versuchen, Rechtsstreit zu führen, aber am Ende, aus der Sicht Gottes, wird er immer gewinnen. Gegen Jesus haben sie einen Rechtsstreit geführt. Scheinbar hat er ihn verloren hier auf dieser Erde. Er hat allerdings auch nicht viel gesagt zu seiner Verteidigung. Amen. Hat sich nicht sehr bemüht, muss man sagen, um den Streit zu gewinnen. Deswegen hat er ihn verloren. Aber am Ende hat er ihn gewonnen. Amen. Am Ende preist den Herrn für dich und für mich. Er hat ihn gewonnen. Halleluja. Das heißt, und am Ende wurden wie nichts und sind zugrunde gegangen, alle die, die den Rechtsstreit mit ihm geführt haben. Preist den Herrn. Römer 8, 31, ein weiterer Vers für diejenigen, die auf Herrlichkeitswegen gehen. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Amen, sagt sein Nachbarn. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Also es ist das Wichtigste, dass du sicherstellst, dass Gott mit dir ist und dass Gott für dich ist. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Was für eine herrliche Position. Amen. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes sitzt, der sich auch für uns verwendet. Das heißt, er selber tritt für dich ein. Weißt du, die Sache ist die, wenn du grundsätzlich auf Herrlichkeitswegen Gottes unterwegs bist, heißt es nicht, dass du unterwegs nicht Fehler machen wirst. Amen? Das ist damit nicht gesagt. Herrlichkeitswege heißt nicht, dass du immer alles perfekt machst. Aber das Geniale ist, wenn du mit ihm unterwegs bist, hast du einen, der sich für dich verwendet. Und das ist er selber. Das ist Jesus selber. Das heißt, er wird dich raushauen. Amen. Weißt du, als Petrus auf dem Wasser ging, weil Jesus gesagt hat, komm, da war er auf Herrlichkeitswegen unterwegs. Er hat einen kleinen Fehler gemacht unterwegs, hat dann wieder gezweifelt, als er die Wellen gesehen hat. Aber rat mal was, er ist nicht untergegangen, sondern Jesus hat ihm geholfen. Amen. Auf den Herrlichkeitswegen Gottes ist Jesus zur Stelle. Halleluja. Er verwendet sich für dich. Er betet für dich. Er betet so, wie er für Petrus gebetet hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Amen. Also wenn du selber nicht mehr glauben kannst, dann gibt es einen im Himmel, der betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, dein Glaube wird am Ende nicht aufhören. Fühlt sich vielleicht mal zwischendurch so an. Aber am Ende wird er nicht aufhören, weil er betet für dich. Halleluja. Also das ist unser Stand. Das ist unser Geist, der sich um die bewegt, die auf den Herrlichkeitswegen Gottes unterwegs sind. Das ist sozusagen das Umfeld, das geistliche Umfeld, in dem du dich bewegst auf diesen Herrlichkeitswegen. Wie viele von euch wollen jetzt noch mehr auf diesen Herrlichkeitswegen gehen? Wie viele von euch können wirklich von ganzem Herzen sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, weil das ist das, was du willst, was du auf deinen Wegen und auf deinem Willen, da bewegt sich was anderes um dich herum. Aber auf den Herrlichkeitswegen Gottes, es ist immer ein Überwinderleben. Amen. 1. Johannes 4, Vers 4 ist auch eine wunderbare Stelle. Ihr seid aus Gott, Kinder, und ihr habt sie überwunden. Wen habt ihr überwunden? Hier geht es um die falschen Propheten, also mit anderen Worten, um die Lügengeister auch. Ja, um die Lügengeister, die dich verklagen wollen, die dir sagen wollen, du schaffst es nicht, du hast versagt, jetzt bist du aus dem Rennen oder was auch immer. Ich sag dir, du bist aus Gott und du bist mit ihm unterwegs und deswegen hast du diese Geister schon überwunden, weil der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. Und Paulus sagt, Römer 8, Vers 31, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Halleluja. Das heißt, auf den Herrlichkeitswegen Gottes verbunden mit den Herrlichkeitswegen des Zoe-Lebens in deinem Leben wirst du auf Herausforderungen stoßen. Es wird Schwierigkeiten geben. Ja, jeder, der dir was anderes sagt, der sagt, bekehr dich zu Jesus und du wirst ein leichtes Leben haben, der lügt dich an. Ich sag dir was, bekehr dich nicht zu Jesus und du wirst noch ein viel schwereres Leben haben. Vor allen Dingen ohne gutes Ende. Amen. Aber wenn du mit Jesus gehst, wirst du auch Schwierigkeiten haben. Nur hast du einen entscheidenden Unterschied. In diesem allem bist du mehr als Überwinder. Halleluja. Weil er dich geliebt hat. Amen. Durch den, der uns geliebt hat. Preist den Herrn. Also, lasst uns wirklich ganz bewusst verbinden mit dieser Herrlichkeitsdimension Gottes, mit diesem Geist des Rates, mit diesem Geist der Einsicht, mit diesem Geist der Weisheit, mit diesem Geist der Kraft. Und mit diesem Geist der Furcht des Herrn, der Ehrfurcht vor Gott. Halleluja. Lass uns mal aufstehen und zusammen zum Schluss. Danke, Jesus. Halleluja. Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr, dass du dein Zoe-Leben in uns platziert hast, Herr. Dass du herabgekommen bist, damit wir aufsteigen können im Geist. Herr, du hast dich erniedrigt, damit wir an himmlischen Orten einen Platz finden, Herr. Damit wir verbunden sein können mit den Räumen deiner Herrlichkeit, Herr. Und ich danke dir für diese Räume, die du uns heute Abend wieder neu eröffnet hast, Herr. Diese sieben Geister Gottes, Herr. Diese Räume in deiner Herrlichkeit, die uns insbesondere helfen, auf deinen Wegen unterwegs zu sein, deine Wege zu erkennen, Herr. Herr, zu erkennen, was ist dein Weg und was ist unser Weg? Was ist menschlich und was ist göttlich? Was ist von oben, was ist verborgen mit dem Christus in Gott und was ist einfach nur hier auf der Erde menschlich gedacht oder entspringt unserer Seele oder unserem eigenen menschlichen Wunschdenken, Herr? Danke, Herr, dass du uns eine klare Richtung gegeben hast, klaren Zugang gegeben hast, Herr, sodass wir sicher sein können. Ja, wir können mit deinen übernatürlichen Herrlichkeitswegen verbunden sein, Herr. Wenn Mose auf deinen Wegen unterwegs sein konnte im alten Bund, wie viel mehr wir als Söhne Gottes im neuen Bund, Herr. Danke, dass du uns verbindest heute Abend. Komm, streckt euch einfach mal aus. Streckt mal eure Hände aus, einfach so mal so ganz bewusst. Weißt du, mach mal so ein Zeichen, wie wenn du hier einen Stecker in der Hand hast. Und steck mal ganz bewusst einfach dein Stecker, deinen irdischen Stecker ein im himmlischen Herrlichkeitsleben. Halleluja. Danke, Jesus, dass da der Geist des Rates ist, Herr. Danke, Jesus, dass da der Geist der Weisheit ist, Herr. Danke, Jesus, dass da der Geist der Einsicht ist, Herr. Dass da der Geist des Durchblicks ist, Herr. Danke, Jesus, dass da der Geist der Ehrfurcht vor dir ist, Herr. Mehr als vor allem anderen, Herr. Danke, Herr, dass da der Geist der Kraft ist, Herr. Halleluja, die uns befähigt, Herr, auch auf diesen Wegen Dinge im Geist durchzusetzen, Herr. Wow, durchzusetzen, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, durch den Geist der Kraft, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass es ist in diesem Raum deiner Herrlichkeit, Herr. Und danke, Herr, dass du uns heute Abend damit verbindest. Auch jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr. Danke, dass du jeden Einzelnen heute Abend verbindest mit diesen Räumen deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass wir zu solchen geworden sind, Herr. Herr, die Träger deines Herrlichkeitslebens sind, Herr. Danke für alle diese Söhne und Töchter hier in der Glory Life Schule, Herr. Herr, die dein Herrlichkeitsleben tragen, Herr. Die in deinem Herrlichkeitsleben unterwegs sind, Herr. Die unterwegs sind im Geist der Liebe, Herr. Die unterwegs sind im Geist der Einsicht und der Offenbarung, Herr. Die unterwegs sind im Geist der Weisheit. Die unterwegs sind im Geist des Rates. Die unterwegs sind im Geist der Kraft. Die unterwegs sind im Geist der Erkenntnis und im Geist der Ehrfurcht vor dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, sag einfach mal, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich bin droben unterwegs. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Halleluja, ihr Lieben. Wir machen 10 Minuten Pause um 21 Uhr. Ja, Amen. Danke, Jesus. Um 21 Uhr geht es weiter mit der zweiten Stunde. Heute wieder zum spannenden Thema. Wie besiege ich den Geist Isabels? Ja, das ist der Angstgeist im Volk Gottes. Aber nein, auch davor musst du dich nicht fürchten, sondern der Geist der Einsicht und der Offenbarung ist auf dir. Also sei dabei. In 10 Minuten, wie gesagt, pünktlich um 21 Uhr geht es weiter. Mit der zweiten Stunde. Amen.